1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Couleur. Beginnen möchte ich gerne, nachdem ich hier noch so ein bisschen atemlos daherkomme, mit einem neuen Track von Katie B. Der heißt Lights On und featuret die gute Miss Dynamite. Lights On, Katie B zusammen mit Miss Dynamite. So. 1-3-4. So, ich bin jetzt hier ein bisschen zur Ruhe gekommen und kann unter anderem vermelden, dass ich die Absicht habe, in der heutigen Show unter anderem Musik aus dem neuen Deal-Album zu spielen. Dasselbe gilt für das Album von Iron and Wine. Auch das soll hier vorgestellt werden. Dann gibt es etwas Neues von dem niederländischen Ambient-Künstler Bivi Dub. Auch da ein ganzes Album. Dann möchte ich einen ganz jungen Kerl aus Essen im Ruhrgebiet vorstellen. Bürgerlich heißt er Nils. Er nennt sich aber Vomit Heat. Und all das erzähle ich, während hier im Hintergrund das britische Duo Randomer und Adverse läuft mit dem Titel Alize im Remix hier von Home Park. Davor KDB zusammen mit Miss Dynamite, Lights On. Die Musik aus Island in den letzten Jahren, sagen wir mal, wenn sie sich, und das tat sie ja im weitesten Sinne, zwischen Björk und Sigur Rós abspielte, lud geradezu häufig dazu ein, auch Vergleiche mit der geheimnisvoll anmutenden exotischen Landschaft Islands herauf zu beschwören. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass es so etwas wie eine neue Klasse gibt in Island, die da am Horizont gewissermaßen heraufzieht, die sich von so landschaftlicher Schwere löst, von großer Bebilderung ihrer Tracks und hindriftet zu kurzen, sehr partiesken Tracks. Im letzten Jahr, das war zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Eurosonic Festival, stieg der Stern der FM Belfast Gruppe aus Island, wenn ich mich recht entsinne, auf. Und jetzt hat mir eine gewisse Camilla aus Island einige wirklich bildhübsche Elektropop-Songs von einem Artist namens Sykur zugespielt. Der schreibt sich Sykur. Und wenn ich nicht größte Teile dieser Woche im Krankenlager gewissermaßen verbracht hätte, dann wäre es mir sicherlich gelungen, über diesen Künstler irgendwie Näheres herauszubekommen, was ich jetzt einfach mal unterlassen habe, stattdessen so ein bisschen meine Fiebrigkeit auskuriert. Belassen wir es einfach mal im Moment bei Sykur und einem ganzen Sack voller Tracks, die ich hier vorliegen habe. Darunter einer mit dem bezeichnenden Titel, bezeichnend in Hinblick auf das, was ich da eben so ein bisschen erzählt habe. Hier kommt Sykur mit New Horizons. Yellow Steel ist ein Titel des französischen Duos Botox, stammt aus dem letzten Jahr und kommt hier im Remix von Still Going. Still Going aus der DFA Crew. In Frankreich gibt es dieses Tiger Sushi Label, das seit geraumer Zeit schon EPs veröffentlicht unter dem Titel Periculum. Das ist kein Artist, sondern Periculum markiert gewissermaßen eine Reihe, unter der neue, weitgehend unbekannte Acts gefeatured werden. Diesmal ist die Periculum EP gewidmet einem jungen Duo aus Perth in Australien. Die beiden nennen sich Cynic. Und This Can't Be kommt in insgesamt 3 Versionen daher. This Can't Be, das ist der Titel von Cynic, den ich hier gerne anschließen würde. Der kann was. We'll be right back. Wunderbar. An dieser Stelle empfehle ich Chacho Brothers, ein bisschen Wellensalat und ein Schuss Boogie. Every drug is a killer. Hola, hijo de puta. Hoy os voy a dar. Oye, Sam, ¿qué? La monga forte. La única droga del mercado con la que te crecerá el cabello. Te pondrás cachas y serás el más inteligente de tu peña. Sigues en Street Lija Hugo, estás con nosotros, los hijos de puta más del palo. Que rulan por las ondas, men. Y hemos vuelto, cómo no, para traerte la nueva mandanga de Chacho Brothers. Se llama Siente mi Funk. It's funky feeling, baby. No lo olvides, Chacho Brothers. Strictly Jabugo. Mierda exclusiva todo el día. 1-3-4. Was ich hier gerade gespielt habe, ist ein Track aus einer Various Artists Compilation, auf der einmal mehr sich kraftstrotzende Tracks zwischen Cosmic Boogie, Future Hip-Hop oder wie auch immer man dieses Zeug bezeichnen will, das immer neue Ausbeulungen verträgt und einschlägt. Die Blacktronics sind dabei, Toki Monster, Dudley Perkins, viele, viele andere mehr und eben besagter Chacho Brothers, den ich eben mit seinem Beitrag hier gespielt habe. The Boogie, so heißt diese Compilation, ist auf dem Tokyo Dawn Records Label erschienen. Right down to my knees. Other people hear the soul. Smash TV ist Holger Zilska aus Berlin, den wir gerade gehört haben, eben als Smash TV mit Baby Got Me Open. Und dieser Titel ist der Opener einer neuen Compilation des Berliner Get Physical Labels. Ich schätze diese Serie, Full Body Workout heißt sie, und kommt jetzt als siebtes Volumen, also als siebte Folge daher. Ich finde, ganz gut dazu spielen lässt sich dieser Track hier von einem Duo aus Bukarest. Dahinter steckt jetzt mal nicht der Mann, den ich gemeinhin mit dieser Stadt verbinde, nämlich TRG, neuerdings Cosming TRG. Wir hören hier vielmehr das Duo, mir bisher nicht bekannt, Livio and Roby, mit einem Titel aus ihrer Moduri-EP, den ich ausgezeichnet finde. Das ist der Hatsumoto-Song, der mit etwas Fantasie, könnte man das so empfinden, daherkommt wie so eine krautig gerockte Jam-Session. Hatsumoto-Song aus der Moduri-EP von Livio and Roby. 1-4. Der nächste Track stammt aus einer Werkschau, wenn man so will. Und die wiederum hat zusammengestellt Jürgen Pape, Mitinhaber des Kölner Compact Imperiums, Produzent, selten allerdings DJ. Er ist so ein bisschen in seine eigenen persönlichen Archive gegangen. Kompilation ist herausgekommen mit Tracks, die mir eigentlich gut gefallen und die ich zum überwiegenden Teil noch nicht kannte, obwohl sie zum Teil auch älteren Datums sind. Es gibt aber auch ein, zwei brandneue Titel darauf. Einige haben so eine gewisse augenzwinkernde Schlageranbindung, wie zum Beispiel der hier. 1Live. Infos. Na, der Regler ist hoch. Aber ich kann nichts von dir hören. Was machen wir? Hast du ein technisches Problem? Ich kann dich sehen. Ich kann nichts hören. Wir haben volle Stunde, 23 Uhr. Es kämen jetzt die Infos. So, jetzt ist alles klar. Alles ist super. Okay, wunderbar. Danke, Klaus. Die Infos mit Jessica Häusler um 23 Uhr. Wieder Demonstrationen in Tunesien, Schlappe für Borussia Mönchengladbach und das Wetter trüb und nass. In Tunesien beruhigt sich die Lage weiter nicht. Hunderte Menschen widersetzen sich in der Hauptstadt Tunis der Ausgangssperre. Sie gingen auf die Straße und forderten den Rücktritt der Übergangsregierung. Viele Demonstranten kamen aus den armen Regionen Tunesiens. Vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten bauten sie Zelte auf und rollten Schlafsäcke aus. Obwohl eigentlich eine Ausgangssperre gilt, griff die tunesische Polizei nicht ein. In Irland steht die Regierung von Premierminister Cowen vor dem Aus. Die Grünen haben dort heute die Koalition mit Cowens konservativer Partei aufgekündigt. Der Premierminister lehnte einen sofortigen Rücktritt aber anschließend ab. Zuerst soll das geplante Finanzgesetz, dem auch die Grünen weiter zustimmen wollen, im Parlament verabschiedet werden. Das Gesetz sieht umfangreiche Sparmaßnahmen vor und ist Bedingung dafür, dass Irland Hilfen von der EU und dem Internationalen Währungsfonds bekommt. Die Bergung des im Rhein gekenterten Säuretankers wird sich wohl noch mehrere Wochen hinziehen. Seit heute arbeiten die Helfer daran, zwei Stahlseile unter dem verunglückten Schiff hindurchzuziehen. Damit soll der Frachter gesichert werden, bevor er weggeschleppt wird. Der Großteil der rund 200 wartenden Schiffe konnte mittlerweile an der Unglücksstelle vorbeifahren. Nach dem Unfall vor 10 Tagen war es auf dem Rhein beim Loreleifelsen zu einem langen Rückstau gekommen. In der Fußball-Bundesliga hat sich Bayer Leverkusen wieder den zweiten Tabellenplatz zurückerobert, hinter Dortmund. Gegen Borussia Mönchengladbach gewann Leverkusen mit 3:1. Leverkusens Neuzugang Michael Ballack glaubt aber nicht daran, dass das Team den Sprung an die Tabellenspitze schafft. Ja, nach oben brauchen wir im Moment nicht schauen. Ich denke, letzte Woche, das war eine eindrucksvolle Demonstration von Dortmund, wie stark sie diese Saison sind. Und wir haben es nicht geschafft, sie zu Hause zu schlagen. Von daher schielen wir im Moment nicht nach oben. Wir haben genug zu tun. Da ist ein dickes Feld oder breites Feld, was um Platz 2, 3 kämpft. Und das wird doch, denke ich, bis zum Schluss zu bleiben. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Hoffenheim und St. Pauli 2:2. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Düsseldorf eine Niederlage einstecken müssen. Die Fortuna verlor bei Hertha BSC Berlin mit 2:4. Auch Rot-Weiß Oberhausen fuhr mit 0 Punkten nach Hause. Die Mannschaft verlor beim FSV Frankfurt mit 0:4. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht fällt weiter leichter Regen, im Bergland kommt auch Schnee runter. Auch morgen wird es grau und nass. Dazu kommt Siegen auf 3 Grad, in Bottrop werden es 5 und in Bornheim 6. Bei dem ungemütlichen Wetter bleibt es erstmal. Stauschau. Eine Meldung von der A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und dem Kreuz Oberhausen-West, 1 Kilometer. Eins live. Vier. Ja, wunderbar. Ich kann ja bei der Gelegenheit ganz kurz noch nachtragen, welchen Track ich zumindest ansatzweise, wir haben ihn schon einige Minuten hören können, gespielt habe eben. Der stammt von dem britischen Produzenten EE2 und heißt FTW, soeben erschienen. Eingangs der Show hatte ich hier den Namen Vomit Heat fallen lassen. Dahinter steckt ein junger Kerl aus Essen, 18, 19 Jahre alt, Nils ist sein Name, mit dessen Musik sich so etwas wie ein weiteres modernes Internetmärchen verbindet. Vor mehr als einem Jahr nämlich bereits war einer seiner Songs in einem sogenannten Blog aufgetaucht und wurde dort entdeckt von der Internet-Indie-Bibel Pitchfork, die Vomit Heat, so nennt sich besagter Nils, denn auch mit diesem Song prompt sehr positiv besprach. Und ohne dass ein reguläres Album oder ähnliches veröffentlicht worden wäre, ging sein Name dann gewissermaßen erstmal rund und es kam sogar zu Konzertangeboten, zum Beispiel auch aus London, die der gute Nils gar nicht annehmen konnte, denn er stand noch vor seinem Abitur, hatte auch kaum Geld, lebte bei seinen Eltern, tut es glaube ich noch, und musste sich erstmal um sein Abitur kümmern und auch um Fragen und Überlegungen, wie er gegebenenfalls bald auszieht, solche Dinge halt. Jetzt erscheint Hit auf einem kleinen New Yorker Label, so zumindest ist mir zugetragen worden, erscheint zumindest eine Single von ihm. Und einige Tracks sind mir hier zugespielt worden, darunter auch Everything is in its wrong place. Ein wunderschönes, vorwärts preschendes Piece, Shoegazertum, Fuzzrock, Bedroom-Style, wenn man so will. Hier ist Vomit Heat. Everything is in its wrong place. Vomit Heat, Everything is in its wrong place. In einem Interview mit der Journalistin Katja Pegloff nennt Vomit Heat alias der junge Nils auch seine musikalischen Vorlieben, Einflüsse. Krautrock rangiert er ganz vorne und er sagt sinngemäß, ich kann mich für so ziemlich alles begeistern, was Krautrock betrifft, mit einer Ausnahme und die betrifft die Gruppe Eloy. Die finde ich total beschissen. Ich finde, mit der Haltung kann man leben. Das ist Kelly Stolz hier. Don't you see the voice fully grown? He'd never ever go wrong. 1, 3, 4. Diese Gruppe schraubt wirklich mit unglaublicher Fantasie ihre Songs in wunderbare Höhen. Sie kommt aus Chicago und muss zu den Neuentdeckungen des abgelaufenen Jahres gezählt werden. Maps and Atlases haben nämlich im abgelaufenen Jahr ihr Debütalbum veröffentlicht, aus dem sie jetzt diesen Titel nochmal hier auskoppeln. Der heißt Living Decorations. Und zudem kommt die Chicago-Band auch auf Tournee, lässt sich im Sektor innerhalb des Monats Februar gleich mehrfach sehen. Am 7. Februar in der Druckluft oder im Druckluft in Oberhausen, einen Tag später Gleis 22 Münster, 8. Februar also und ein paar Tage drauf, 19. Februar Köln, Gebäude 9. Das ist Iron and Wine und vor Maps and Atlases haben wir den guten Kelly Stolz gehört. Top trees and all our footprints in the snow and the evening glow leaving. Low night noise in the winter time. I wake beside you on the floor, counting. See nothing and there. it grows, and they can bones whining. Do up. Where are we when the twilight comes? The darker valley and the breeze and the frozen. Thank you. 1Live4. So in etwa stelle ich mir das Tempo einer mit großen, reichen Schätzen beladenen Karawane vor, die durch heißen Wüstensand zieht. Aber faktisch gehört haben wir Ulrich Schnaus zusammen mit der mir nicht bekannten Band, muss ich einräumen, All in the Golden Afternoon. Aus dieser Zusammenarbeit heraus ist das Stück The Long Goodbye entstanden, das ich hier gespielt habe und gefunden habe, mithin auf einer Compilation, die jetzt in den nächsten Tagen erscheinen wird, ohne dass diese Compilation an irgendein Jubiläum oder sonst was geknüpft wird, featuret sie schlicht und ergreifend Musik des britischen Labels Rocket Girl. Dieses Label hat sich Ende der 90er Jahre gegründet und kommt von Zeit zu Zeit mal mit sogenannten Label-Compilations daher, die nicht selten eben genau diesen Sound haben, reich geschichtet. My Bloody Valentine lassen grüßen, andere Shoegazer-Bands der späten 80er, frühen 90er ebenso. Aber das wissen einige ja zumindest in Sachen Ulrich Schnaus, dass er sich in diesem Klang verwurzelt sieht. Doppel-CD mit wirklich sehr, sehr guten Beiträgen, unter anderem auch von Serena Manish oder dieser fantastischen neuen New Yorker Band A Place to Bury Strangers. A Rocket Girl Compilation, so heißt das Ganze, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Und davor die geheimnisvoll kreisenden Rhythmen des Ramadan Man alias Person Sound, den ich als Person Sound in der letzten Sendung bereits gespielt habe, mal als Remixer eines MIA-Titels. Hier ein Track aus dem letzten Jahr vom Hessel Audio Label, den Person Sound dort veröffentlicht hat, nämlich Blankt. Weitermachen möchte ich mit dem neuen Album von Reiko Müller alias Isolé. Well Spent Youth heißt es. Und es ist ein Album, bei dem die Beats nur, zumindest in weiten Passagen ist das so, eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht um das Geheimnis des Aufbaus, wie sich ein Stück entwickelt, wie mit Eintonfolgen unterschiedlichen Akzenten und Dynamiken Spannungen gesetzt werden, Verdichtungen eintreten. Ich finde, das ist ausgesprochen hintersinnig, untergründig gemacht, das Ganze. Hier ist ein Titel von Isolé, den ich in der letzten Woche mal bereits gespielt habe. Nicht den Titel, aber Isolé selber eben als Person. Dieser Track hier heißt Journey's End und findet sich, wie gesagt, auf dem jetzt erschienenen neuen Album Well Spent Youth. We'll be right back. We'll be right back. 1 Live 4. Ich will ganz kurz zwischenfügen. Wir haben gerade von Lucy aus der EP Beelines for Working Bees, die mit 4 Titeln großartigen Remixen daherkommt, den Track Bein gehört im James Ruskin Remix. Das Ganze als Vorbote zu dem Wordplay for Working Bees Album von Lucy, das bald kommen wird. Und während hier im Hintergrund Hercules and Love Affair mit My House im Leo Zero Remix langsam anrollt, erlaubt noch ganz kurz 2 Hinweise zu Veranstaltungen, die vielleicht von Interesse sein könnten. Am nächsten Samstag, 29. Januar, Dubstep und Bass Party in Aachen im Autonomen Zentrum, Doors Open ab 22 Uhr, unter anderem mit Edison Groove, kein anderer als Headhunter ist das, einer der Urgewüchse der Dubstep-Musik, Edison Groove aus Bristol und aus Belgien DJ Primate, dazu lokale Residents. Das in Aachen. Und in Köln gibt es zum insgesamt 6. Mal das Ambient Festival Ede Cologne in der Apostelnkirche in Köln vom 27. bis 29. Januar. Da tritt unter anderem am Freitag auf Bill Wells zusammen mit Stefan Schneider. Das mal so zwischendurch. Get up. 4, Hercules and Love Affair. In der Single-Version ist mir dieser Titel My House zudem im Original irgendwie überhaupt nicht spektakulär genug, aber so auf Länge gezogen und hier in diesem Leo Zero Remix gefällt mir der Track eigentlich recht gut. Ich habe das Album Blue Songs, das in dieser Woche erscheint, jetzt ja auch schon vor mir liegen. Ich hätte liebend gerne mehr daraus gespielt, aber ich habe schon mal im Nebensatz anklingen lassen, ich war doch etwas fiebrig in dieser Woche. Das hat dazu geführt, dass ich nicht alle Sachen so hören konnte, wie ich das gerne getan hätte. Seht mir das bitte nach und dieses Album läuft uns ja auch nicht weg und wird ganz, ganz sicher auch bei den Kolleginnen und Kollegen von der Plan B Show eine wesentliche Rolle spielen in den nächsten Tagen. Also müssen wir uns da nicht groß grämen. Möchte noch einen Titel spielen bis zu den Infos. Der stammt von Soul Mechanic und kommt aus ihrer EP. Sekunde, jetzt habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Ich bin ein Blöder. Das ist die Mechanical EP, genau. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nach den Infos hier gleich wieder hören könnten. Bis gleich. Ciao. Mit Jessica Häusler um Mitternacht. Verbraucherministerin Aigner informiert EU-Kollegen. Borussia Mönchengladbach verliert gegen Leverkusen. Und das Wetter bleibt grau und nass. Der Dioxinskandal in Deutschland ist am Vormittag Thema bei einem Treffen der europäischen Landwirtschaftsminister. Verbraucherministerin Aigner berichtet ihren EU-Kollegen über ihren Aktionsplan. Darin sieht sie auch ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene vor. So sollen beispielsweise europaweit einheitliche Regeln zur Herstellung von Fetten für Tierfutter gelten. Beim Dioxinskandal waren Industriefette, die mit dem Gift belastet waren, in Futtermittel gelangt. In Portugal feiert die Opposition die Wiederwahl von Präsident Cavaco Silva. Auch wenn der Präsident in Portugal politisch wenig Macht hat, gilt das gute Wahlergebnis für den Rechtsliberalen als Rückschlag für die regierenden Sozialisten. Nach vorläufigen amtlichen Ergebnissen erhielt Cavaco Silva mehr als 53% der Stimmen und ist damit bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt. Der Gegenkandidat der Sozialisten kam nur auf knapp 20%. Damit dürfte der Druck auf die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sokrates weiter wachsen. Sie steht wegen der hohen Schulden Portugals in der Kritik. In Tunesien beruhigt sich die Lage weiter nicht. Hunderte Menschen widersetzen sich in der Hauptstadt Tunis der Ausgangssperre. Sie gingen auf die Straße und forderten den Rücktritt der Übergangsregierung. Viele Demonstranten kamen aus den armen Regionen Tunesiens. Vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten bauten sie Zelte auf und rollten Schlafsäcke aus. Obwohl eigentlich eine Ausgangssperre gilt, griff die tunesische Polizei nicht ein. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die Jagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund wieder aufgenommen. Leverkusen gewann bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 und steht damit wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Leverkusens Simon Rolfes. Haben wir gesehen, dass wir gewillt waren, richtig aggressiv auch zur Sache zu gehen und am Anfang haben wir ein bisschen gebraucht, ein bisschen reinzukommen. Aber es ist deutlich besser und denke auch, klar verdienter Sieg. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Hoffenheim und St. Pauli 2:2. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt bedeckt mit Nieselregen, in höheren Lagen ist Schnee drin. Der Tag geht trüb weiter, dazu in Bielefeld bis zu 4 Grad, in Herne und Bonn höchstens 5 Grad. Auch am Dienstag bleibt es ungemütlich. Stauschau. Mit einer Meldung A3 Arnheim Richtung Köln zwischen Oberhausen-Holten und dem Kreuz Oberhausen-West 1 Kilometer. Eins live. Vier. Ah genau, ich möchte weitermachen mit einer, wenn man so will, Mini-Compilation eines britischen House-Labels, das heißt One und ist angesiedelt im Raum Birmingham. Zumindest von dort kommen die beiden Hauptmacher oder Köpfe des Labels, Sub N und Adam Shelton nämlich. 1006, so heißt diese Mini-Compilation mit insgesamt 5 Artists. Da sind ganz schöne Sachen drauf, zum Beispiel dieser Beitrag hier von einem Londoner Produzenten Alex Arnold. Vanishing Point, das ist der Track. Talk to you for a minute. Me say me can't believe it. You believe it? How if I believe it and you laugh and you blind your eye to it, but me know you believe it, Lord. Me know you believe it. Room them a rent me apply within, but as me going cockroach, rat and scorpion also come in. One good nose have a run, but me now go to stump and high wall like Humpty Dumpty. Me, I face my reality. One little boy come blow him on, and me look on him with scorn. And me realize him a five boy pick the was a victim of the trick them called partisan politics. And me ban me belly and me ball. And me ban me belly and me ball. Lord, me can't believe it. Hey boy, yes ma'am. Hey boy, yes ma'am. You clean up the dog shit. Yes ma'am, and me can't believe it. Me say me can't believe it. There is a mother of four, get a work as a domestic. Boss man moving and bop, sick I see cause she pregnant again. Bop, sick I see cause she pregnant again, and me can't believe it. my rent, me apply within. Much as me going cockroach, rat and scorpion also come in. One good nose of a run. But me now go to stump a high wall like Humpty Dumpty. Me, I face my reality. One little boy come blow him on. And me look on him with scorn. And me realize my five boy beat me was a victim of the trick them called partisan politics. And me ban me belly and my ball. And me ban me belly and my ball. Lord, me can't believe it. Eins Live 4, die im breitesten jamaikanischen Patois gehaltenen Vocals gehen ganz offensichtlich an einen Mann namens Michael Smith. Der Urheber des Tracks an sich, den wir hier gerade gehört haben, ein Titel, der sich an keiner Stelle mal so richtig sammelt, um dann richtig loszuschlagen. Ein Titel, der eigentlich nur gemacht ist, um uns irgendwie einmal mehr zu quälen und wie Tanzbären an der Nase durch den Ring zu führen. Dieser Titel stammt natürlich, könnte man fast schon sagen, von DJ Kotze. My Can't Believe It, so heißt der Track, der auf seinem eigenen Label Pampa Records erschienen ist. Ich wollte den schon in der letzten Woche spielen, hab den aber dann in meiner ganzen Fiebrigkeit irgendwie vergessen unterzubringen und deshalb an dieser Stelle. Pampa Records, das relativ neue Label noch von DJ Kotze, auf dem auch der heute schon gespielte Isolé mit seinem Album vertreten ist. DJ Kotze. Aus dem US-Bundesstaat Michigan kommt die nächste Band. Eine dreiköpfige Gruppe, sie nennt sich Salem. Und diese Salem darf einmal möglicherweise verstanden werden als Abkürzung alttestamentarischer Art für Jerusalem, also Jerusalem, oder aber auch vielleicht als Fingerzeig auf einen Ort in den USA, von dem mir bekannt ist, dass es dort in der Vergangenheit zu größeren Hexenprozessen gekommen ist. Was diese dreiköpfige Band Salem macht, fällt in das sogenannte Genre Witch House, also Hexenhaus. Aber hierbei handelt es sich nicht um eine neue Spielart der Hausmusik, sondern tatsächlich darf man dieses Hexenhaus als eine Art von Beschreibung dessen nehmen, was sich da musikalisch abspielt. Die Stimmen sind häufig genug gepitcht, wahlweise in den Keller oder ganz nach oben. Die elektronischen Sounds scheinen ständig irgendwie mutiert zu sein. Das Ganze hat surreales Outfit und Witch House ist eine Musik, die sich irgendwo zwischen Hip-Hop, Shoegazertum orientiert und die zum Beispiel auch Interpreten hat, wie den von mir hier häufig zuletzt gern gespielten Oh. So spricht er sich zumindest. Ich habe ihn immer mal wieder mitsamt seinen 5 O's in einer Linie gesprochen, weiß aber inzwischen, es ist ein schlichtes Oh, das zumindest markiert die Aussprache. Jetzt kommen wir zu Salem und einem Album, das bereits im letzten Jahr erschien, das ich mir aber erst vor kurzem hier mal zulegen konnte. King Night heißt dieses Album und ich finde das einmal mehr verstörend, möglicherweise faszinierend, das kommt Licht im Auge des Betrachters, entscheide also bitte selbst, hier sind Salem. Take all through this. If I want you, bitch, I'll make no time. so mad, need the dome, this shit. Let me go cold, this shit. I am so over this. It's cold, kind of just a man. It's cold, kind of just a man. Get with it, get with it, here we go, come on, come on, here we go, come on, yeah. Blacksmith, it's the movement, who keep removing, keep it moving, here we go, come on, here we go, come on, yeah. Blacksmith, pay attention, got a rain, yeah. Watch me flippin' like the blacksmith logo. I shine a light through the darkness when the night is black as Yaffa Kodo. All these rappers looking mad at photos, status play a braggadocio. Quality make up for what a lack of promo. You say you blast a fofo, nah. You don't shoot, it's more like you shot me an email but forgot to attach the vocal. Call him a bastard like his dad in Osho. I'm the fast and slow folks running on the track of Yoshi Yamamoto. This ain't fashion rap, I'm bringing the passion back. Find me where the trouble at, that's my natural habitat. Let's go. I take it with me in the booth to the living. We owe respect to the dead, we only owe the truth. So if somebody feeling disrespected, even when his face is smiling, his heart rate escalates to violence. Looking for trouble, juggling drugs, using abusing, beautiful, struggling. And when you can be bubbling, the voice of the voiceless, hope for the hopeless. Big game, way too real, they don't promote it. Cause the way I approach it, from another angle, I stay in the streets. I know that the gutter rainbows, it ain't no pot of gold. It's where the product's sold, it's where we lock and load. The rock and roll, turn it up now, turn it up now, turn it up now. Welcome to my hood where the rainbows is in the gutters. The pain that you will discover is making the angels shudder. There's sex in the city, but we never claim the love. I know you heard of us, we more murderers than Kane's famous brother. Living with death, smoking blunts with the grim reaper. Snitch niggas known to blow the whistle like a gym teacher. The gun flapper, swear he a gun clapper. Nah, some backwards, really a dumb rapper. We're trapped on the corner with the oil spilling, mixed with the dirt and the water, collected in the gutter till the color's brilliant. I paint pictures so legendary, I've been doing this. Your history is as short as the month of February. In a leap year, with the weed fear, dead bodies lying on the ground, and the sea here. Be clear, don't ever cross me like police lines. We libertarians, but we not invited to tea time. The voice of the voiceless, hope for the hopeless. Spit game, way too real, they don't promote it. Cause the way I approach it, from another angle, I stay in the streets. I know that the gutter rainbows, it ain't no pot of gold. It's where the product's sold, it's where we lock and load. The rock and roll, turn it up now, turn it up now, turn it up now. Now whip around the building and form a corner tornado. Finding nature in the city, we cover our feet in gators. We got these super daggers, they selling rotten tomatoes. Stack of chips and I don't mean potato, they go another one. Graduated from quarter waters and butter crunch. Tuxedo nice with a gun tucked in his cummerbund. He get it from his mama, he ain't none but his mother's son. She used to get it popping like bubblegum. Peddling poison was often better employment. The ghetto destroying any sense of self she was enjoying. Survival or the fittest, by any means necessary. Necessary. Got us calling drug dealers revolutionaries. You say he kill his people, he say I feed my family. And you ain't kicking in, you'll never understand me. You just stand in my way, now you an obstacle. And obstacles end up in the hospital. I'm just saying, voice of the voiceless, hope for the hopeless. Spit game, way too real, they don't promote it. Cause the way I approach it, from another angle, I stay in the streets. I know that the gutter rainbows, it ain't no pot of gold. It's where the product's sold, it's where we lock and load. Count the rock and roll. Turn it up now, turn it up now, turn it up now, turn it up now. Hey. Eins der vier. Dieses Album hat, was ich an einigen Sachen Talib Kweli's der jüngeren Vergangenheit vermisst habe, Elan und Spielfreude. Ich glaube, das war hier zu hören im Titeltrack des neuen Talib Kweli Albums Gutter Rainbows. das für mich eine Rückkehr zur wirklich gehobenen Form markiert, wenn ich zum Beispiel an die frühen Talib-Kweli-Aufnahmen denke, die er damals noch mit seinem Haus- und Hofproduzent Hightech fabriziert hat. Talib-Kweli. Und hier kommt Adele mit Musik aus ihrem Album 21. You've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me. The only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. Road I choose. Adele, London. 21 war sie zum Zeitpunkt der Aufnahmen, deshalb auch der Titel 21. Jetzt ist sie 22. Ich habe mal einfach so wirklich nach Gefühl versucht, mich für eine Nummer zu entscheiden, die Rick Rubin produziert hat. Und bingo, konnte tatsächlich treffen, denn One and Only, der gerade gehörte Titel, ist in der Tat von Rick Rubin produziert worden, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Irgendwie begleitet mich dieser Mann jetzt schon über Jahrzehnte mit seinen unterschiedlichsten Produktionen, aber irgendwie bekommt man so ganz langsam ein Gefühl für das, wo er die Hand dran gehabt hat. Andere Tracks auf dem Album von Paul Epworth produziert worden. Ich habe möglicherweise bedingt durch die Jahreszeit ja so eine leicht bluesige Stimmung in diesen Wochen. Gerade in der letzten Woche bin ich hier noch mit einem alten Fleetwood Mac Song um die Ecke gekommen und deshalb bei dem Facettenreichtum der Stimme von Adele habe ich einfach mal versucht, so für mich mich an ihrem bluesigen Spirit zu orientieren, wobei 21 natürlich in erster Linie mal ein Soul-Album ist. Aber so der puren Neugier gehorchend wollte ich ihre Stimme mal in Zusammenhang hören mit der einer Frau, die bereits in den 70er Jahren in England in ähnlicher Art und Weise zu Ruhm gekommen ist. Ich denke an die Sängerin Elke Brooks. Und da gibt es eine Band aus Anfang der 70er Jahre, in der nicht nur die Karriere von Elke Brooks so etwas wie den Beginn nahm oder zumindest sich sammelte, sondern auch der junge Robert Palmer anzutreffen war. Diese Band hieß Vinegar Joe und Anfang der 70er Jahre kam das selbstbetitelte Debütalbum von Vinegar Joe um unter anderem Robert Palmer und Elke Brooks auf den Markt. Und so die ganz großen Ähnlichkeiten habe ich dann am Ende stimmlicher Art und Weise dann doch nicht feststellen können. Insbesondere nicht auf diesem Vinegar Joe Album, aber jetzt, ihr kennt das ja, jetzt hatte ich es in der Hand und verdammt nochmal, dann will man es auch spielen. Also hier jetzt Vinegar Joe mit dem Titel Rusty Red Armor aus dem Jahr 72. stay away from your home if you need the applause. Your friends know you just too well. Keep your surprises tucked under your mysterious belt, baby. 1 Live 4, Lee Foss, Musik aus seiner Your Turn Girl EP. Das ist die Cabin Party. Der nächste Track entstammt einer als Doppel-CD daherkommenden Geschichte. Verantwortlich dafür ist Aril Brika, der 1976 im Iran geboren wurde. Schon nach kurzer Zeit hat es ihn allerdings damals schon nach Schweden verschlagen. Ich entsinne mich, vor 3-4 Jahren kam ein fantastisches Album von ihm heraus, das ich hier sehr gerne gespielt habe. Dieses hier, das schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat, kannte ich bisher nicht. Er hat es übersehen, revisited gewissermaßen. Und herausgekommen ist Departure in Time Revisited, ein bereits mehr als 10 Jahre zurückliegendes Album, nochmal neu überarbeitet. Und auf der zweiten CD finden sich Tracks aus den Jahren 95 bis 2000, die bisher nicht veröffentlicht worden ist, was regelrecht schade ist, denn die sind wunderbar. Aus diesen unveröffentlichten Tracks, dieser ganzen Latte von insgesamt 10 Tracks, spiele ich diesen mal hier mit dem Titel Way Back. Das ist Aril Brika. Ich darf mich hier an dieser Stelle mal ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Möchte euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche und schließe die ganze Geschichte hier und heute noch mit ein paar Takten des Niederländers Brock van Wey, besser bekannt als BV Dub, und einem neuen Album von ihm, Tribes at the Temple of Silence. Daraus hören wir den Titel Sanctuary. Mein Name ist Klaus Vier. Also, alles Liebe, alles Gute und vielleicht ja bis zum nächsten Sonntag. Ciao.